Erster mein Sohn, höre auf meine Worte. Behalte meine Regeln in deinem Kopf. Zweiter höre gut zu. Versuche, alles richtig zu verstehen. Dritten rufe nach Hilfe. Suche nach klugen Gedanken. Vierter suche sie wie Silber. Suche sie wie einen Schatz. Fünfter dann verstehst du Gott. Du lernst Gott kennen. Sechster Gott gibt uns Weisheit. Seine Worte machen uns klug. Siebter er hilft guten Menschen. Er schützt alle, die das Richtige tun. Achter er passt auf den guten Weg auf. Er hilft seinen Freunden. Neunter dann verstehst du, was gut und richtig ist. Du kennst den guten Weg. Zehnter kluge Gedanken kommen in dein Herz. Wissen macht dich froh. Elfte Vorsicht passt auf dich auf. Klugheit schützt dich. Zwölfter sie rettet dich vor bösen Wegen. Sie schützt dich vor schlechten Menschen. Dreizehnter diese Menschen verlassen den guten Weg. Sie gehen im Dunkeln. Vierzehnter sie freuen sich über böse Taten. Sie lachen über schlechte Dinge. Fünfzehnter ihre Wege sind krumm. Sie gehen in die falsche Richtung. Sechzehnte Klugheit rettet dich vor der fremden Frau. Sie sagt nette, aber falsche Worte. Siebzehnter sie hat ihren Mann verlassen. Sie hat ihr Versprechen an Gott vergessen. Achtzehnter ihr Haus führt zum Tod. Ihr Weg führt ins Grab. Neunzehnter wer zu ihr geht, kommt nicht zurück. Er findet den Weg zum Leben nicht mehr. Zwanzigster aber du sollst den guten Weg gehen. Bleibe bei den guten Menschen. 21. Gute Menschen bleiben im Land. Wer das Richtige tut, darf dort wohnen. 22. Aber böse Menschen müssen gehen. Gott nimmt sie aus dem Land weg.